Protokolle 1.20. Ein Volk, das sich selbst, das heißt den Emporkömmlingen aus seiner Mitte überlassen ist, stürzt sich durch den Hader machthungriger Parteien und die daraus entstehende Unordnung ins Verderben.